Kundgabe 5830. Empfangen durch Bertha Dudde am 19.12.1953. Vorläufer. Verkünden Jesu. Trachtet in aller Demut danach, meine rechten Kinder zu werden, doch strebet nicht nach ungewöhnlichem Wissen, das zur Vollendung eurer Seele wenig Nütze ist. Denn in meinem Reiche gilt der Kleinste und Geringste mehr als der sich erhaben Dünkende. In meinem Reich wird die Demut übergroß gewertet, und für die Überheblichkeit ist kein Platz. Doch unterscheiden müsset ihr wahre Größe von Überheblichkeit. Unterscheiden müsset ihr das Großseiende von Großscheinendem. Denn was vor mir groß ist, das setze ich als herrschend über ganze Welten mit ihren Bewohnern. Es regieret mit mir und in meinem Willen über endlose Schöpfungen und unzählige Geschöpfe. Und es wird darum doch nicht überheblichen Geistes sein. Doch es glaubt, zum Regieren auch berechtigt zu sein, der sich groß dünkt, der aber in alle Ewigkeit nicht die Höhe erklimmen wird, die ihm ein Herrscheramt sichert. Denn ich kenne die innerste Gesinnung eines jeden Wesens. Ich weiß, wo wahre Demut ist und wo mein Wille allein ein Wesen erfüllt. Und so sage ich denn auch, die Erde trägt kein Wesen von solcher Demutsfülle, dass ich es einsetzen könnte als Herrscher über Welten im jenseitigen Reich. Denn diese Demut ist überirdisch, und ein solches Wesen ist mir so völlig verbunden, dass die Erde ihm kein Aufenthalt sein könnte. Denn alles würde erstrahlen in hellstem Licht, was in seiner Umgebung wäre. Denn diese Lichtwesen sind den Weg auf Erden schon gegangen mit dem Erfolg restloser Vergeistigung auf Erden. Sie kehren nimmermehr zur Erde zurück, wirken aber unausgesetzt auf die Erdenbewohner ein. Sie senden ihre Lichtstrahlungen zur Erde herab, weil übergroßer Liebewille sie erfüllt und der Hilfswille sie unausgesetzt tätig sein lässet in erlösendem Sinne. Und so kann ein einzelner Mensch überstark von einem solchen Lichtwesen beeinflusst werden, was aber nicht heißt, dass die Seele dieses Menschen eine von oben herabgestiegene Lichtseele ist. Verstehet es, viele Lichtseelen verkörpern sich vor dem Ende dieser Erde zum Zwecke einer Mission. Doch diese stehen noch vor ihrer letzten Vollendung zum Gotteskind, die sie durch eine solche Mission wohl erreichen können. Vollendete Gotteskinder aber wirken nur von oben auf die Menschen ein, beeinflussen aber bestimmte Menschen stark, so dafür die Voraussetzungen gegeben sind, das heißt, um auch in erlösendem Sinne auf Erden tätig sein zu können. Einem Lichtgeist aber ist es gestattet, zur Erde herabzusteigen, meinem Vorläufer, der mich selbst vor dem Ende ankündigen will. Er wird mich verkünden. Er wird mir wieder den Weg bereiten, denn dies ist mein Wille von Ewigkeit, weil er von Anbeginn mir ergeben war, weil er von Anbeginn ein Streiter war für seinen Herrn. Ihn habe ich auserkoren zu meinem Vasallen, zu meinem Herold, der stets mich ankündigte, der es in die Welt hinausrief, wenn ich den Menschen nahte, der vor mir herging als Rufer, dass die Menschheit meiner achten sollte. Er stritt für mich. Und er wird immer streiten für den Namen seines Herrn. Dieser also ist der Strahl, das Licht, das ich vor mir herabsende zur Erde. Und dieser weiß um mein Kommen, um das Ende und um seine Aufgabe auf Erden. Denn er erkennt sich selbst als den, der er ist. Und dieser ist mir so innig ergeben, dass von seinem Munde nur mein Namen ertönt, dass jeder Atemzug nur meinen Namen verherrlicht, dass jeder Pulsschlag seines Herzens mir gilt, den er auf Erden verkündigt, mit Übereifer und für den er auch sein Leben hingibt, wenn seine Mission beendet ist. Dieser also geht über die Erde kurz vor meiner Wiederkunft, und die Menschen werden ihn in seiner Einfachheit nicht erkennen, bis er den Mund auftun wird, zu künden den, der nach ihm kommt. Dann wird es wie Schuppen von den Augen fallen bei den meinen, doch meine Gegner werden ihn nicht erkennen. Er aber wird sprechen unbeirrt der eigenen Gefahr. Er wird den Menschen das nahe Ende ankündigen. Er wird sie auffordern, Buße zu tun, Gott und das Heil ihrer Seelen zu suchen und den Mammon zu verachten. Er wird Jesus Christus, den Erlöser der Welt, mit Donnerworten ihnen wieder verkünden. Er wird alles tun und reden, was der Verherrlichung des Namens Jesu, des ewigen Gottes, dienlich ist. Er wird mein Vorläufer sein, im wahrsten Sinne des Wortes. Er wird der sein, der das Paradies wieder öffnet allen, die seinen Worten Glauben schenken, die mich getreulich erwarten, dass ich sie errette aus tiefster Not. Amen.